Eure königliche Hoheit. Mami! Die ganze Familie hat sich im Salon versammelt. Man wartet. Diana fährt selbst im Porsche Cabrio, was ohnehin schon ein Affront ist, ohne Sicherheitsbeamte. Und dann kommt sie mal wieder zu spät an, auf dem Landsitz Sandringham, wo alle schon warten. Und Diana fragt sich, wie sie die drei Feiertage rumkriegen soll mit der königlichen Familie. Regisseur Pablo Larraín entspinnt ein fiktives Psychodrama rund um das Weihnachtsfest 1991, als Dianas Ehe mit Charles schon hinüber ist und die Prinzessin keine Zukunft mehr für sich sieht und Angst hat um ihre beiden Söhne. Mami! Was ist passiert, dass du so traurig bist? Hier existiert nur eine Zeit. Die Zukunft gibt es nicht. Und Vergangenheit und Gegenwart sind dasselbe. Im August ist es 25 Jahre her, dass die geschiedene Prinzessin Diana auf der Flucht vor Paparazzi in einem Straßentunnel in Paris tödlich verunglückte. Doch ihr Mythos bleibt ungebrochen, beschreibt die Journalistin und Königshausexpertin Katie Nicol. The movie is very skewed towards sympathy for Diana. Dieser Film möchte Sympathien für Diana erzeugen, wie so viele Filme über sie. 25 Jahre nach ihrem Tod sind die Leute immer noch fasziniert von ihr, zum Teil sogar besessen. Was die Königsfamilie davon hält, ich denke, Charles, William und Harry würden sich wünschen, dass Dianas Andenken in Frieden gelassen wird. Their mother's memory to be laid to rest. Gedreht wurde der Film überwiegend in Deutschland. Und zwar im Schlosshotel Kronberg im Taunus, das Königin Elisabeths Großneffe Heinrich Donatus, Prinz von Hessen, gehört. Während britische Boulevardzeitungen meldeten, die Queen sei absolut not amused, dass ihr Verwandter mit einem Film Kasse macht, der am Familienimage kratzt, sieht Katie Nicol das eher gelassen. Der Queen ist bewusst, dass es Bedarf für Drehorte gibt, die Paläste oder Häuser, in denen sie aufgewachsen ist, repräsentieren. Und dann gibt es eben auch entfernte Verwandte, die ihre Gebäude zur Verfügung stellen. Sie selbst guckt diese Filme nicht und hat kein Interesse daran zu sehen, wie jemand anderes ihr Leben porträtiert. Nach der pandemiebedingten Schließung dürfte die Miete für den Filmdreh zum Unterhalt des Luxushotels Kronberg gerade recht gekommen sein. Gedreht wurde außerdem rund um das Barockschloss Nordkirchen im südlichen Münsterland. Das Wasserschloss wird wegen seiner Architektur auch als westfälisches Versailles bezeichnet. In die Hauptrolle der Prinzessin ist die US-Schauspielerin Kristen Stewart geschlüpft, die durch die Twilight-Filme berühmt wurde. Ein ehemaliger Bodyguard der Royals bescheinigt ihr in einer Zeitung, noch nie hätte jemand die Manierismen Dianas so authentisch auf die Leinwand gebracht wie sie. Filmkritiker nennen die Darstellung schon Oscar-reif. Hat Stewart selbst Gewissensbisse, wie Dianas Söhne den Film aufnehmen würden, wenn sie ihn sähen? Die beiden müssten daran gewöhnt sein, dass die ganze Welt neugierig ist, was ihre Mutter betrifft, auch wenn sie das vielleicht nicht besonders toll finden. Man muss das zu einem gewissen Grad hinnehmen als öffentliche Person. Das kenne ich als Schauspielerin ja auch. Aber mir wäre wichtig, dass sie wissen, dass meine Herangehensweise an Diana in erster Linie von Liebe geprägt ist.